Abschnitt 10. Aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Altes und Neues. Ein medizinisches Märchen. Es war Nacht. Eine wundervolle, monddurchglänzte Zaubernacht. Eben hatten die Glocken auf dem Lorenzturm in Nürnberg die 12. Stunde verkündet. Die feierlichen Klänge drangen durch alle Gassen und Plätze der alten und doch ewig jungen Frankenstadt. Sie durchzitterten auch in melodischem Schwingen die Räume des alten Klosters, wo die junge Welt die Lebenszeugen der alten Welt in reichen Schätzen aufgestapelt hatte. Da regte sich in der alten Apotheke des Germanischen Museums ein eigenes Leben. Da und dort öffneten sich die Schiebladen der schweren Wandkästen und ließen Wolken von Kräuter- und Wurzeldüften emporsteigen. Die großen und die kleinen Wagen auf dem Rezeptiertische stiegen leise klirrend auf und nieder. Glucksend fielen die Tropfen aus den Papiertrichtern in die großen unterstehenden Kolben, und auf den Schränken über den Wandkästen rückten die Glasgefäße mit ihren dicken Stöpseln und blanken Papierschilden wie eine Kompanie Soldaten in Reih und Glied aneinander. Das schien die große Meerschildkröte, welche an einem Draht von der Decke herabhing, über die Maßen zu freuen, denn plötzlich fing sie an, mit allen Vieren zu rudern und in lustigen Drehungen in alle Ecken und Winkel der Apotheke zu schauen. Horch! Ein gewaltiger Schlag, wie wenn der Schmied seinen großen Hammer auf den Amboss fallen lässt, und bumm, bumm, bumm, dröhnte es weiter. Alle Schiebladen flogen auf, auch der Cincus Marinus hob den Deckel seiner Holzschachtel und schaute mit verwunderten, schläfrigen Augen in das wundersame Getriebe. Ist es ihm doch, als wäre es erst heute, dass ihn der Provisor der Apotheke mit behutsamen Fingern in die Schachtel gebettet hätte. Da steht ja auch sein lieber Nachbar, der große eiserne Mörser mit dem gewaltigen Stößer. Und bumm, bumm. Wahrhaftig, das ist der Ton seines tiefen Basses, aber so aufgeregt hat er ihn noch nie gesehen. Schüchtern erhob der Cincus seine dünne Stimme. Ei, ei, Nachbar Mörser, was gibt es? Warum so wild heute? Warum so wild? Was es gibt, Cincuslein, das begreifst du natürlich nicht. Ich aber habe es satt, meine Bärenkraft in stillem Nichtstun in der Ecke verkümmern zu lassen. Schon lange juckt es mir in allen Gliedern, und heute will ich einmal wieder losschlagen, dass man mich wie vor Zeiten durch alle Gassen Nürnbergs hören soll. Bumm, bumm, bumm. Ah ja, das begreife ich wohl, entgegnete der Cincus. Glaube mir, es tut auch mir in der Seele weh, dass niemand mehr nach mir fragen will. Wenn ich an die Zeiten denke, wo in verschwiegener Abendstunde verschämte Jünglinge und Jungfrauen oder auch alte heiratslustige Hagestolze nach mir verlangten. Hihi, ich könnte was erzählen. Aber, lieber Freund, die Zeiten sind für uns vorüber. Wir müssen uns bescheiden und zufrieden sein, dass wir hier im Germanischen Museum noch ein Ruheplätzchen für unsere alten Tage gefunden haben. Ruheplätzchen, alte Tage! Höhnte der Mörser in gewaltigem Grimm. Ich verspüre nicht das Geringste von Alter. Im Gegenteil. Heute noch könnte ich die vielen Kräuter, Wurzeln und Rinden, nebst den Erden und Kristallen, die zu einer richtigen Theriaca coelestis nötig sind, zu feinstem Pulver zerstoßen. Aber was tun sie jetzt, die Herren Ärzte? Kaum verschreibt noch einer der Alten ein Pflanzenpulver. Die Jungen aber, die sind alle auf die Ine und Ole der Fabriken hereingefallen. Und die Apotheker müssen sich fügen und die teuren Sachen fix und fertig von den Chemikern beziehen. Es ist eine Schande, sage ich, eine Schande. Bumm, bumm, bumm. Recht hat er, völlig recht, erscholl es jetzt aus den Schiebladen, wo die Spezies Laxantes, Diaphoreticae und Diuretikae aus ihrem Schlummer aufgescheucht worden waren. »Ach, die schönen Zeiten«, seufzten die Folia Senne, »da wir in Infusen und Dekokten die Arzneikolben für die Bauern und Herrenleuten füllten.« »Ja, wenn ich nicht vorher die Sache in Richtigkeit gebracht habe«, ließ sich jetzt eine Stimme aus dem Hintergrunde vernehmen. Aus der Arztstube nebenan, wo das ganze Geräte eines Arztes, Wundarztes und Geburtshelfers der alten Zeit zusammengetragen war, hatte sich die Klistierspritze aufgemacht und stand jetzt kerzengerade, funkelnd im Mondeslichte, auf der Schwelle. »Ja, schaut mich nur an«, rief sie mit ihrer pfeifenden Stimme. »Auch ich kann ein Lied von dem Undank der Menschen singen. Wie stolz war ich, wenn mein Herr durch die Straßen Nürnbergs wandelte und ich aus seiner linken hinteren Rocktasche herausschauen durfte. Durch die schwierigsten Passagen und mit nachdrücklicher Gewalt habe ich meine Wasserstrahlen hinaufgeschleudert und immer an die richtige Stelle. Und jetzt, da hängt so ein elender Blechtopf an der Wand und daran ein dünnes Schläuchlein von Gummi, als ob man damit etwas ausrichten könnte. Lächerlich, einfach lächerlich.« »Was sagt die Klistierspritze?« fragte in der Arztstube der Aderlassschnepper seine Nachbarn, das Livresche Perforatorium. »Geschimpft hat sie auf die neuen Zeiten«, lachte das Perforatorium. »Da muss ich doch auch hinüber, scheint ja die reine Volksversammlung zu sein«, sprach der Schnepper und war mit ein paar Sätzen drüben. Hinter ihm drein machte das Perforatorium eine höhnische Fratze. »Wird wohl auch mitschimpfen wollen auf die neuen bösen Zeiten«, als ob das den Weltlauf änderte. Uns Perforatorien wird man immer brauchen, solange die Welt steht. Aber Aderlassschnepper, na, ich danke. In der Apotheke wurde der Aderlassschnepper von allen Seiten freundlichst begrüßt. »Es ist schön, Schnepper«, sprach die Klistierspritze. »Das ist schön, dass du auch mittun willst bei unserem Proteste. Bist ja auch einer von den Ausgestoßenen, von den auf die Seite geworfenen, von denen es heißt, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.« Mit berechtigtem Stolz auf ihr gelehrtes Zitat blickte die Spritze in die Runde. Da räusperte sich der Aderlassschnepper ein paar Mal und ließ sich dann also vernehmen. »Liebe Freunde und Genossen, so darf ich euch doch alle heißen, denn wir alle, die wir hier versammelt sind, haben des Lebens bittere Wandlungen in vollem Maße erfahren. Niemand aber wohl mehr als ich. Es ist doch schon mehr als ein halbes Jahrhundert, dass ich von Stufe zu Stufe bis zur völligen Verachtung gesunken bin, so dass mich die jungen Ärzte gar nicht mehr kennen, geschweige denn zu gebrauchen verstehen. Und doch, wie vielen Tausenden und Abertausenden habe ich und meine Schwester Lanzette das Leben gerettet. Aber die jungen Ärzte sollen nur die Verantwortung für die Missachtung meiner Wirksamkeit übernehmen. Sie sollen sie nur übernehmen. Ich übernehme sie nicht«, sprach's und setzte sich mit Emphase auf eine umgestürzte Reibschale. Kaum saß er da, so wurde seine Aufmerksamkeit auf ein stampfendes Geräusch gelenkt, das aus der Arztstube her sich der Apotheke näherte, und wie er sich umschaute, sah er den alten Rohrstock mit dem großen goldenen Knopfe, den er immer mit großem Respekt bewundert hatte, mit würdevollem Ernste daherkommen. »Jetzt, das lasse ich mir gefallen. Jetzt kann's recht werden«, dachte der Schnepper. Da war der Rohrstock schon bis zum Rezeptiertisch vorgetreten. Dort lehnte er sich bequem an die Kante und begann also zu reden. »Verehrte Anwesende, ihr gestattet wohl einem alten Diener der Heilwissenschaft, dass er ebenfalls seine Stimme in diesem Prozesse Altes kontra Neues erhebt. Hört, hört! Vor allem möchte ich konstatieren, dass ich mit eurem Proteste vollständig einverstanden bin und meine ganze Kraft jederzeit in den Dienst des Gemeinwohls stellen werde. Bravo, bravo! Bum, bum! Wer, wie ich, 4 Generationen von hoch angesehenen Ärzten als Stütze und Begleiter auf allen ihren Gängen gedient hat, dem wird wohl die Berechtigung zu einem selbstständigen Urteil zuzutrauen sein. Und dieses Urteil lautet dahin, dass die alte Arzneikunst in vielem nicht schlechter, in vielem sogar besser gewesen ist als die neue. Worauf beruht denn der ganze Stolz der modernen Arzneiwissenschaft? Auf der Kenntnis der Bakterien und ihrer Gifte und auf der Serumtherapie. Aber ist denn dies etwas so Außerordentliches? Dass die meisten Krankheiten Vergiftungen sind, haben schon die alten Ärzte, ja sogar das liebe Publikum gewusst. und danach wurde auch gehandelt. Nur hat man nicht den Menschen das Blutserum halbvergifteter Hämmel und Pferde eingespritzt, sondern danach getrachtet, das Krankheitsgift möglichst bald und möglichst energisch aus dem Körper hinauszuschaffen, zu evakuieren. Evakuieren, das ist gut. Bravo, bravo, rief es von allen Seiten. Dankend neigte der Stock seinen goldenen Kopf nach allen Seiten und begann dann mit vornehmer Ruhe weiterzusprechen. Das, verehrte Anwesende, ist der große Unterschied zwischen einst und jetzt, dass man jetzt die Krankheitsgifte im Körper des Kranken zu bekämpfen sucht, während man früher ihre Anwesenheit im Körper möglichst abzukürzen bestrebt war. Ob das auch einmal wieder anders wird? Ob die alten Zeiten einmal wiederkehren? Ich sehe viele von euch betrübt die Köpfe schütteln. Aber glaubt mir, wie die Erde sich dreht, so wandeln auch die Ansichten der Menschen. Ich habe alle die Jahre seit meiner Pensionierung die Geschichte der Medizin mit Aufmerksamkeit verfolgt und kann euch sagen, der Augenblick der Umkehr zur alten galenschen Humoralpathologie ist näher als die meisten wissen. Ha, das wäre, rief voll Jubel die Klistierspritze, und aus dem Schranke, wo die kaute Savander standen, erhob der Tartarus Emeticus schüchtern seine Stimme. Dürfte auch ich eine Zeit der Restituierung erhoffen? Ja, sprach der Rohrstock, auch deine Zeit wird wiederkommen, wie die der Laxantia, Diuretika und Diophoretika. Bravo, bum, bum. Schon die Serumtherapie ist nicht mehr rein auf Zellularpathologie gegründet, sondern neigt schon zur alten Humoralpathologie hinüber. Und dann lassen sich neuerdings in der medizinischen Presse Stimmen vernehmen. Ich sage euch, Stimmen, welche offen einen sogenannten Neogalenismus predigen, die alten Evakuationsmethoden herbeiwünschen und sogar den Aderlass in allen Ehren wieder aufleben lassen. Bravo! »Bravo«, rief der Schnipper, »Sie sollen leben, die Herren«, stimmten alle anderen fröhlich ein, und dröhnend fielen die Schläge des großen Mörsers dazwischen. Triumphierend blickte der Rohrstock um sich und erbat sich dann weiter das Wort. »Ich habe«, fuhr er fort, »nur noch wenige Worte hinzuzufügen. Ich habe euch die Männer noch nicht genannt, welche so mutig für die Rückkehr zur alten Medizin eintraten, und möchte euch fragen, ob ihr damit einverstanden seid, dass wir an die Herren Doktoren Dias, Bachmann und Esch eine Zustimmungsadresse absenden. Wenn dies der Fall ist, so würde ich mit Vergnügen die Redaktion derselben übernehmen. Dieser Vorschlag fand allerseits begeisterte Zustimmung. Eben wollte er den Ganskiel in das große Tintenfass auf dem Rezeptiertisch eintauchen, da schlug die Glocke auf dem Lorenzturm 1 Uhr. Plötzliche Stille ringsum. Die Wagen auf dem Tisch und die Schildkröte an der Decke standen still. Die Schiebladen fuhren geräuschlos in ihre Fächer. An dem großen Mörser vorbei schlüpften die Klistierspritze, der Schnepper und der Rohrstock zurück an ihre Plätze in der Arztstube. Und ehe die übrigen Glocken den Schluss der Geisterstunde angezeigt hatten, war der ganze tolle Zauber verschwunden. Und lächelnd schaute der Mond auf die erst noch so lauten und nun so stillen Gelasse hernieder. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Februar 2025.